mama. K-Sun at it again. Mein Leben ist ein Trip auf einem Speedboat. Der Mädchen will den Dick und nimmt ihn deep throat. Jedes Mal, wenn ich release, so ist es für MC so wie die Apple Keynote. Erste 7 Silk Road, Silk Road. 20 Joints, ich hab sie pre-roll, pre-roll. Koya will Blut sehen, ich sag chill, bro, chill, bro. Ich verwandle Deutschrap in nen Friedhof, Friedhof. Burberry-Jacke in Bordeaux-Rot. Deine Persona ist ein No-Go. Ich ficke Bitches aus dem Togo. Bin ich auf dem Mäuzigam bei einer Bootshow. Mutter, mach mal Blow klar, Coca. Ballast auf einen Zug in Hoka. Meine Gummibänder machen Yoga, Stretch. Deine Kunst ist ein dann grad mal No-Ka. Dein ganzer Rap-Stil ist ein Fauxpas. Alles, was du sagst, ist profan. Ruf mich an, ich hab das Dope, bruh. Ich will ein Konto dick wie Oprah. Ey, yo, Eli, wieso stressen die? Wir wollen im VIP kein Presseteam. Keine Faggots, von denen man keine Credits kriegt. Alles Copy-Paste in Kettenbrief. Die sollten Preise bekommen von der Academy. Meine Homies geben Schneeprognosen ab wie der Wetterdienst. Zeit, dass ich Welle schieb wie L.A. Reid. Alles, was ich brauch, ist Kusch und einen fetten Beat. Noch einen Zug von diesem Moby Dick. Jede Show ist lit wie ein Drogentrip, holy shit. Ey, fick das ganze Business und die Politik. Denn keiner von den Bastarden rappt so wie ich.